Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. Es braucht gar keine Einleitung meinerseits, denn das Thema dieser Sendung ist so klar wie nur was. Bis 3 Uhr dreht sich hier alles um Musik aus New York City. Dieser Soundcheck mit Musik aus New York ist zusätzlich so überschrieben, von Lou Reed zu den Strokes. Und ersterer, Lou Reed, bekam auch das Recht der ersten Platte. Im März 1967 erschien das erste Velvet Underground Album, das mit der gelben Warhol-Banane, daraus eben zu Beginn I'm Waiting for the Man, Velvet Underground and Nico. Eins der einflussreichsten Alben aller Zeiten. Zu seiner Zeit nur einige tausend Mal verkauft, aber in seiner Bedeutung gar nicht hoch genug einzuschätzen. Bis heute strahlt es aus, ermuntert immer wieder neue Generationen von jungen Leuten, eine Band zu gründen, Gitarre zu spielen, Texte zu singen, die mit dem wirklichen Leben zu tun haben. All das einfach zu machen, selbst zu machen. Viele meinen, die alternative Rockmusik, früher mal Underground genannt, später vielleicht Indie, also all das gegen den Strich, gegen den Mainstream, begann mit dieser Gruppe, Velvet Underground. Sie existierte von 1966 bis 1970. Seitdem hat ihr Sänger und Hauptstückeschreiber Lou Reed, gebürtiger New Yorker, unzählige Alben veröffentlicht. 1983 zum Beispiel die LP Legendary Hearts. Hier das Titelstück. Legendary hearts tearing us apart with stories of their love, the great transcendent loves, while we stand here and fight and lose another night of legendary love. Legendary loves haunt me in my sleep. Should have made. I can't live up to this. I'm good for just a kiss, not legendary love. Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo? He's in a car, at a bar, or churning his blood with an impure drug. He's in the past and seemingly lost forever. He worked hard at being good, but his basic soul was stained, not pure. And when he took his bow, no audience was clapping. Legendary hearts tear us all apart, make our emotions bleed, crying out in need. No legendary love is coming from above. It's in this room right now. And you've got to fight to make what's right. You've got to fight to make what's right. You've got to fight to make what's right. You've got to fight to keep your legend alive. Wenn man eine Sendung mit Musik aus New York macht, kommt man an bestimmten Bands bzw. bestimmten Alben einfach nicht vorbei. Wie ganz am Anfang Velvet Underground mit ihrem Debütalbum. Soeben Television. Im Februar 1977 erschien Marquee Moon, das erste Album dieser Band, um den Sänger Tom Verlaine, der als Tom Miller geboren wurde. Dieses Album kam seinerzeit wie ein frischer Wind in die Rockmusik. Zwei Gitarren, Bass und Schlagzeug. Dabei waren die vier richtig gute Musiker, übten jeden Tag mehrere Stunden, hatten bloß keine Lust auf Pink Floyd oder Frank Zappa, um nur zwei mögliche andere musikalische Richtungen damals zu nennen. Gleich noch einmal Television vom Nachfolgealbum zu Marquee Moon. Es erschien 1978 und hieß Adventure. Daraus hier Glory. So red. Television von 1978, eben die John Spencer Blues Explosion aus diesem Jahr, aus ihrem letzten Album Plastic Fang, das Stück Down in the Beast. John Spencer ist auch schon ein alter Hase, spielt diese Art Rhythm and Blues seit einigen Jahren mit seiner eigenen Band. Gleichzeitig ist er auch noch Mitglied bei Bosshawk, der Band seiner Frau Christina Martinez. Und beide waren ganz früher mal zusammen bei Pussy Galore. Hier aber Bosshawk, also John Spencer als Mitspieler. Christina steht da ganz im Mittelpunkt. Itchy and Scratchy. You've made me suffer. Myself, I keep down, sucker. Let's get down. Get hold of myself. I keep it down. Low resistance. Past the stone. Shiny penny. Trip you up. So long, sucker. Giddy up. Ghost Rider, motorcycle hero. Hey, baby, baby, baby, he's a-looking so cute. Sneaking round, round, round in a blue jumpsuit. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, baby, baby, baby, he's a-blazing away. Like the stars, stars, stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Baby, baby, baby, baby, he's a-screaming the truth. America, America is killing its youth. Baby, baby, baby, baby, he's screaming away. America, America is killing its youth. America, America is killing its youth. Ghost Rider. In diesem Soundcheck gibt es 2 Stunden lang Musik aus New York nach Bosshawk, zuletzt Suicide, auch so eine legendäre und einflussreiche Band. Martin Reff, allerlei elektronisches Gerät, plus Alan Vega, Gesang. Das war alles. 1977, roh, nicht nur live, auch auf Platte, eben Ghost Rider aus dem Suicide-Debüt. Und ganz viele Leute, auch und gerade in Europa, kamen auf die Idee bzw. erkannten, dass man auch ohne E-Gitarren, dafür mit Synthesizern, ganz schön laute Musik machen konnte. Auch die nächste Frau passt in diese Sendung, obwohl sie in Chicago geboren wurde, 1946, aber 1967 kam sie schon nach New York, Patti Smith. Dort hat sie zuerst Gedichte geschrieben. Seit Mitte der 70er Jahre kennen wir sie als Sängerin bis heute. Viele ihrer Titel hätten auch gut hineingepasst heute. Ich habe mich für diesen entschieden, Frederick. Fred, name of care, fast asleep, you look. with your life. Schon seit den frühen 80ern gehören sie zum New Yorker Underground, Sonic Youth. In Kürze wird ein neues Album erwartet. Dieses hier eben, Female Mechanic Now on Duty, ist von ihrem Album A Thousand Leaves 1998. Ich weiß gar nicht, wie viele Platten, CDs sie im Laufe ihrer langen Karriere herausgebracht haben. Dazu noch anderes auf ihrem eigenen Label Sonic Youth Records oder auch mal Solo, Thurston Moore. 1995 gleich aus seinem Album Psychic Hearts. Das klingt ganz ähnlich wie bei Sonic Youth. Da sang eben Kim Gordon, hier aber vom Soloalbum Thurston Moore sein Stück Tranquilizer. Thank you. banana. Now I'm a guy for the CIA, a rip for the USA. Baby, baby, baby, loco. Baby, baby, baby, mambo. First stop, I'm been a go-go. I used to make a living by picking the banana bread for Havana. Baby, baby, baby, loco. Baby, baby, baby, mambo. On the way to Havana, I used to make a living my vegan a banana. Now I'm a god for the CIA, a red for the USA. Baby, baby, baby, loco. Baby, baby, baby, mambo. Schon ein paar Mal war heute von wichtigen, einflussreichen Alben die Rede. Platten, die auf einmal Musik, Rockmusik neu definierten. Alle aus New York. Velvet Underground, Television, Suicide. Und in diese Kategorie gehört auch das erste Album der Ramones, erschienen im Mai 1976, daraus eben Havana Affair. Keine 2 Minuten lang, aber das nächste Stück ist noch kürzer, 1,40, aus der alternativen New Yorker Szene Anfang der 90er, längst nicht so bekannt wie zum Beispiel die Ramones, Gumball. Das war damals die Band um den Sänger und Gitarristen Don Fleming. Vom Gumball-Album Special Kiss, hier This Town. Play the game if you're by yourself. This town is really gone. It's on its own. It's a way unto Hintereinander Gumball und Ball. Ball war die Vorläufergruppe von Gumball, noch zusammen mit Don Fleming und Kramer, einer ganz bekannten Figur des New Yorker Underground. Musiker, unter anderem bei Shockabilly und Bongwater, Labelbetreiber, Chemiedisc und Produzent nicht nur seiner eigenen Sachen, zum Beispiel eben Ball, das Stück von Ball, She's Always Driving, sondern wie hier Galaxy 500, aufgenommen 1990 in Kramers eigenem Studio Noise New York. This is Our Music, so hieß das zweite Album von Galaxy 500, der Band um Sänger und Gitarristen Dean Wareham. Bisschen Nachrichten daraus, 4th of July. Danach dann noch bis 3 Uhr weiter mit diesem New York Soundcheck. Hier aber erstmal Galaxy 500. I decided to have a bed in, but I forgot to invite anybody.